Abschnitt 8 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel: Mr. und Mrs. Squeers zu Hause. Mr. Squeers ließ Nicholas und die Knaben bei dem Gepäcke vor der Tür des Gasthauses stehen, um ihnen das Vergnügen zu verschaffen, dem Pferdewechseln zuzuschauen, während er selbst zum Beinstrecken hineineilte. Als er wieder heraustrat, verkündete die Farbe seiner Nase, dass er sich dabei sehr wohl befunden oder dass er es sich dabei hatte sauer werden lassen. Gleich darauf wurden eine verschimmelte Ponychaise und ein Karren herausgezogen, vor welchen sich ein paar Arbeiter gespannt hatten. Squeers befahl, die Knaben und das Gepäck auf den Karren zu schaffen und forderte Nicholas auf, mit ihm selbst in die Chaise einzusteigen. Nicholas gehorchte und Squeers brachte den Pony nicht ohne einige Mühe dahin, gleichfalls zu gehorsamen. Sie fuhren ab und ließen den mit Kinderjammer beladenen Karren langsam nachfolgen. Nicholas fragte, ob es noch weit wäre nach Dotheboys Hall. »Ungefähr 3 Meilen«, antwortete Squeers. »Sie können das Hall indes hier weglassen. Ich setze es in London hinzu, weil Dotheboys dann besser klingt. Allein hier herum kennt niemand ein Dotheboys Hall. Ich kann mein Haus auch eine Insel nennen, wenn es mir beliebt, was meines Wissens durch keine Parlamentsakte verboten ist.« Nicholas war nachdenklich geworden. Squeers hatte ihn beobachtet und fühlte sich auch seinerseits nicht geneigt, das Gespräch fortzusetzen. Sie vollendeten daher die Reise stillschweigend. »Steigen Sie aus«, sagte Squeers. »Holla, mach geschwind und spann das Pferd aus!« Während der Schulherr ungeduldig klopfte und rief, hatte Nicholas Zeit, sich das Schulhaus zu beschauen. Es war ein langes, unbehaglich aussehendes, einstöckiges Gebäude mit anstoßender Scheuer und Stallungen. Nach ein paar Minuten wurde das Hoftor geöffnet und ein schmächtiger, klapperbeiniger, verhungerter Kostschüler trat heraus. »Bist du das, Smike?« rief Squeers. »Ja, Sir.« »Zum Teufel, warum kommst du nicht bälder?« »Bitte um Vergebung, Sir, ich war am Feuer eingeschlafen.« »Feuer? An was für Feuer? Wo ist Feuer?« »Bloß in der Küche, Sir. Mrs. Squeers sagte, ich könnte hineingehen, um mich zu wärmen, da ich aufsitzen müsste.« »Ist Mrs. Squeers toll geworden? Du würdest in der Kälte viel besser wach geblieben sein. Bring den Pony in den Stall und gib ihm ja keinen Hafer mehr. Nickleby, warten Sie ein paar Augenblicke vor der Haupttür. Ich will ums Haus herumgehen und Sie einlassen.« Er ging und mit doppelter Gewalt drängten sich Nicholas die bösen Ahnungen auf, von welchen er schon auf der ganzen Reise erfüllt gewesen war. Der Gedanke, so weit von den Seinigen entfernt zu sein und, wenn er genötigt wäre, zu ihnen zurückzukehren, die Reise zu Fuß machen zu müssen, beunruhigte ihn im höchsten Grade. Seine Blicke schweiften von dem unwirtlichen Hause und den unerleuchteten Fenstern über die öden, traurigen, schneebedeckten Felder, und er fühlte sich niedergeschlagen und bedrückt und traurig wie noch nie zuvor. Squeers öffnete die Haustür. »Wo sind Sie, Nickleby?« rief er. »Kommen Sie geschwind herein, der Wind pfeift hier durch die Tür, dass er einen umwerfen sollte.« Nicholas eilte seufzend hinein. Squeers schob die Riegel vor und führte ihn in ein kleines, dürftig möbliertes Zimmer. An der Wand hing eine vergilbte Landkarte, auf einem der Tische waren Vorbereitungen zum Abendessen zu erkennen, und auf einem anderen erblickte man in malerischer Verwirrung Schulbücher, Karten und Briefschaften. Squeers und Nicholas waren kaum eingetreten, als ein Frauenzimmer hereinstürzte, Squeers bei der Kehle packte und ihm zwei schallende Schmätze aufdrückte, so rasch hintereinander, dass sie wie ein Briefträger-Doppelschlag ertönten. Die Dame war lang und hager, einen halben Kopf größer als Squeers und trug ein weißes, langschößiges Nachtkamisol, das Haar in Wickeln und auf dem Kopfe eine schmutzige Nachthaube, welcher ein gelbes, baumwollendes Tuch, womit sie unter dem Kinne befestigt war, als Folie diente. »Wie geht's meinem Squeerchen?« rief sie in scherzendem Tone und mit heiserer Stimme. »Vortrefflich, liebes Kind, was machen die Kühe?« »Sind allesamt frisch und munter. Und die Schweine?« »Desgleichen, Gott Lob und Dank. Sind auch die Jungen alle munter?« »Ei, ja, munter genug«, antwortete Mrs. Squeers verdrießlich, »nur der Pitcher hat am Fieber gelegen.« »Am Fieber?« »Pitcher«, rief Squeers aus, »der verwünschte Bursch hat doch immer so etwas.« »Ich glaube, die Welt hat einen solchen Schlingel noch nicht gesehen. Was er hat, steckt oben ein immer an. Ich sage dir, es ist eine Widerspenstigkeit und davon wird mich nichts abbringen. Ich wollte es ihm schon ausprügeln, wie ich dir's schon vor 6 Monaten gesagt habe.« »Ja, das hast du, mein Schatz. Wir wollen sehen, was wir tun können.« Nicholas Lage war unterdessen höchst peinlich gewesen. Er stand mitten im Zimmer und war zweifelhaft, ob man ihn hinausgehen oder bleiben heißen würde. Endlich befreite ihn Squeers dadurch aus seiner Verlegenheit, dass er ihn seiner Gattin vorstellte. »Dies ist unser neuer Hilfslehrer, liebes Kind«, sagte er. »Oh, so«, erwiderte Mrs. Squeers, den Kopf ein wenig neigend und Nicholas vom Scheitel bis zu den Zehen kalt mit den Augen messend. »Er wird heute Abend mit uns essen«, sagte Squeers, »und morgen früh anfangen zu unterrichten. Du kannst ihm doch für diese Nacht eine Streu geben?« »Mal sehen, wie ich's mache. Es kommt ihnen ja wohl nicht viel darauf an, wie sie schlafen.« »Oh, nein, nein«, erwiderte Nicholas, »ich bin gar nicht eigen.« »Das ist auch ihr Glück«, bemerkte Mrs. Squeers, und da die Dame gerade durch scharfe Antworten ihren Witz zu offenbaren pflegte, so lachte ihr Gatte herzlich und schien von Nicholas dasselbe zu erwarten. Nachdem die Ehegatten noch ein wenig hin und her geredet hatten über den Erfolg der Reise des Schulherrn, die Leute, welche bezahlt und diejenigen, die sich säumig gezeigt, brachte ein sehr junges Dienstmädchen, eine Yorkshirer Pastete und ein wenig kaltes Rindfleisch und der Knabe Smike einen Krug mit Ale. Squeers leerte seine Oberrockstaschen und legte ein Häufchen Briefe und Pakete an verschiedene seiner Kostschüler auf den Tisch. Smike blickte sehnsüchtig und furchtsam danach hin, als wenn er eine schwache Hoffnung hegte, dass einer der Briefe für ihn bestimmt wäre. Sein Blick ging Nicholas zu Herzen, denn er erzählte eine lange und gar traurige Geschichte. Er veranlasste Nicholas, den armen Wicht aufmerksamer zu betrachten, dessen Garderobe aus dem merkwürdigsten Kleidergemisch bestand. Smike musste 18 bis 19 Jahre alt sein und war groß für sein Alter, trug aber einen Kinderhabit, dergleichen man nur sehr kleinen Knaben zu geben pflegt und der, obwohl an den Armen und Beinen wirklich abgeschmackt kurz, doch für seinen dünnen Leib vollkommen weit genug war. Es harmonierte damit vortrefflich, dass seine Beine in Stiefeln steckten, welche ursprünglich Stulpenstiefel gewesen und für einen kräftigen Farmer gemacht sein mochten, jetzt aber zugeflickt und zerlumpt für einen Bettler waren. Der Himmel mag wissen, wie lange er schon bei Squeers gewesen. Er trug indes noch immer dieselben Hemden, die er mitgebracht hatte, Man sah es an der zerrissenen Kinderhemdkrause, welche um seinen Hals lief und unter einem groben Mannshalstuche halb versteckt war. Er hinkte und seine Mienen drückten eine so jammervolle Trübseligkeit aus, während er sich im Zimmer zu schaffen machte, um forschend und mutlos nach den Briefen hinblicken zu können, dass Nikolas die Augen kaum von ihm abzuwenden vermochte. »Was schnüffelst du da herum, Smike?« rief Mrs. Squeers. »Kannst du die Sachen nicht liegen lassen?« »Hey, bist du da?« sagte der Schulherr aufblickend. »Ja, Sir«, antwortete Smike, die Hände zusammenkneifend, als wenn er die krampfhaft zuckenden Finger mit Gewalt hätte verhindern müssen, nach den Briefen zu greifen. »Ist dort, hat niemand an mich, haben Sie nichts über mich gehört?« »Kein Wort«, sagte Squeers verdrießlich. Smike wendete die Augen von ihm ab, hielt die Hand vor das Gesicht und ging nach der Tür. »Kein Jota«, fuhr Squeers fort, »und werde auch nie etwas zu hören bekommen. Es ist mir in Wahrheit eine saubere Geschichte, dass man dich hier diese ganzen Jahre gelassen und nach den ersten 6 keinen Pfennig Geld mehr für dich bezahlt, sich nicht einmal nach dir erkundigt hat und dass ich sogar nicht in Erfahrung bringen kann, wem du angehörst und dass ich einen großen Lümmel wie du bist füttern muss, ohne alle Hoffnung jemals einen Groschen dafür zu bekommen.« Smike presste die Hand an die Stirn, als wenn er bemüht wäre, sich auf etwas zu besinnen, sah Squeers mit einem leeren Starrblicke an, der allmählich in ein Lächeln überging und hinkte hinaus. »Ich will dir was sagen, Squeers«, bemerkte die gute Frau, als er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Ich glaube, der Bursch wird blödsinnig.« »Das will ich nicht hoffen«, versetzte ihr Eheherr. »Denn er ist anstellig zu allerhand Geschäften in Haus und Hof und sein Essen und Trinken reichlich wert. Wenn er es aber auch würde, möchte er für uns dennoch leicht Verstand genug haben. Doch ich bin hungrig und müde und muss mich aufs Ohr legen.« Diese Erinnerung bewirkte, dass noch ein für ihn allein bestimmtes Beefsteak erschien, welchem er sogleich vollkommene Gerechtigkeit widerfahren ließ. Nikolas rückte seinen Stuhl an den Tisch, allein die Esslust war ihm gänzlich vergangen. »Wie ist das Steak?« fragte Mrs. Squeers. »Zart wie Lammfleisch, iss noch einen Bissen.« »Kann's für wahr nicht mehr. Was soll der junge Mensch haben?« »Was er mag. Langen Sie zu, Nickleby. Tun Sie, als ob Sie zu Hause wären«, sagte Squeers in einer höchst ungewöhnlichen, großmütigen Aufwallung. »Nun, was belieben Sie, Wickelbu?« fragte Mrs. Squeers. »Ich bitte mir ein Stückchen Pastete aus«, antwortete Nicholas. »Nur ein ganz kleines Stück, denn ich bin nicht hungrig.« »Es wäre schade, die Pastete anzuschneiden, wenn Sie einmal nicht hungrig sind«, bemerkte die Dame. »Wollen Sie nicht lieber ein Stückchen Rindfleisch essen?« »Was Sie wollen. Mir ist alles gleich viel«, erwiderte Nikolas zerstreut. Mrs. Squeers nahm diese Antwort mit dem größten Wohlgefallen auf, bedeutete ihrem Gatten durch ein Kopfnicken und Augenzwinken, wie erfreut sie wäre zu sehen, dass der junge Mensch mit seiner Stellung bekannt sei, und legte ihm mit ihren eigenen schönen Händen eine Fleischschnitte vor. »Ale, Squealein«, fragte sie blinzelnd und stirnrunzelnd und wollte ihm damit zu verstehen geben, der Sinn der Frage sei, ob Nicholas Ale haben sollte und nicht, ob ihm, Squeers, zu trinken beliebte. »Ja doch«, erwiderte Squeers unter ähnlichen Zeichen, »ein Glas voll.« Nicholas bekam demnach ein Glas Ale und leerte es, da er mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt nicht gesehen hatte, was zwischen dem Ehepaare stumm verhandelt war, in glücklicher Unwissenheit. »Das Steak ist äußerst saftig«, bemerkte Squeers, als er endlich Messer und Gabel aus der Hand legte. nicht wahr? Dass einem der Mund wässert wie eine Dachtraufe, versetzte seine Hausfrau. Ich habe auch ein tüchtiges Stück davon eingekauft, ausdrücklich für... Nun, für, unterbrach Squeers hastig, doch nicht für die... Nein, nein, beruhigte sie ihn. Ausdrücklich für dich, wenn du zu Hause kämst. Du meine Güte, wie kannst du von mir denken? Auf mein Wort, Liebe, ich wusste nur nicht, was du sagen wolltest, unterbrach Squeers, der ganz blass geworden war. Du brauchst dich nicht zu beunruhigen, sagte sie herzlich lachend, aber mich für eine solche Gans zu halten. Dies war etwas unverständlich für jeden, der nicht wusste, dass man in der Umgegend einander sagte, Squeers kaufe, weil ihm bei seinem weichen Herzen alle Grausamkeit gegen die Tiere in den Tod verhasst, nicht selten für seine Zöglinge Fleisch von solchem Hornvieh, das eines natürlichen Todes gestorben sei. Er besorgte vielleicht unwissentlich genossen zu haben, was er großmütig wie immer allein den lieben Kleinen überlassen wollte. Als das Abendessen beendet war, wurden die übrig gebliebenen Speisen von dem kleinen Dienstmädchen mit hungrigen Augen hinausgetragen und Mrs. Squeers entfernte sich, um sie zu verschließen, und auch die Garderobe der fünf Knaben, welche soeben halb erfroren angelangt waren, in sicheren Gewahrsam zu nehmen. Sie wurden mit einem leichten Süppchen abgespeist und darauf alle fünf in ein kleines Bett eingepökelt, um einander zu wärmen und von einem substanzielleren Abendbrode zu träumen. Squeers bereitete sich ein großes Glas Branntwein mit Wasser und Zucker nach dem liberalen Halb-ein-Halb-ander-Prinzipe und seine liebenswürdige Ehegenossin mischte für Nicholas ein kleines Glas voll, jedoch so vorsichtig seiner Jugend halber, dass sich sein Grog zu dem ihres Eheherrn wie ein Schemen zu einem kräftigen Manne verhielt. Das Ehepaar setzte sich darauf dicht an den Kamin und begann vertraulich zu flüstern, während Nicholas ein Buch zur Hand nahm, aber nur gerade so viel von dem Inhalte erfuhr, als wenn er sich in einem magnetischen Schlafe befunden hätte. Endlich gähnte Squeers entsetzlich und erklärte, dass es hohe Zeit sei, zu Bette zu gehen, auf welches Signal Mrs. Squeers und das Mädchen eine kleine Strohmatratze und ein paar Decken hereinholten, um für Nicholas ein Nachtlager zu bereiten. »Wir werden Ihnen morgen Ihr ordentliches Schlafzimmer anweisen, Nickleby«, bemerkte Squeers. »Wer schläft doch in Brooks Bette, meine Liebe?« »Hm«, sagte Mrs. Squeers nachsinnend. »Jennings, der kleine Boulder, Graymarsh und, wie heißt er doch?« »Ja, ja, Brooks Bett ist voll«, sagte Squeers. »Ich sollte meinen, mehr als voll«, dachte Nicholas. »Ich weiß, es ist noch ein Bett da, kann mich aber in diesem Augenblicke nicht darauf besinnen«, fuhr Squeers fort. »Doch es wird sich morgen schon finden. Gute Nacht, Nickleby, vergessen Sie nicht um 7 Uhr. Ich werde selbst kommen und Ihnen den Brunnen zeigen. Sie werden immer ein kleines Stück Seife im Küchenfenster finden. Und noch eins, ich weiß wirklich nicht, wessen Handtuch ich Ihnen anweisen soll, doch wenn Sie sich nur morgen früh mit irgendetwas behelfen wollen, meine Frau wird bald Rat schaffen. Vergiss es doch nicht, meine Liebe.« »Werd schon daran denken«, erwiderte Mrs. Squeers. »Aber sehen Sie nur zu, junger Herr, dass Sie zuerst am Waschbecken sind, ehe es ganz schmutzig ist. Der Lehrer kann natürlich prätendieren, der Erste zu sein, aber die Jungen suchen ihm immer zuvorzukommen.« Squeers gab seiner Frau einen Wink, die Branntweinflasche nicht zu vergessen. Sie nahm dieselbe hastig vom Tische und das Ehepaar entfernte sich. Sobald Nicholas allein war, ging er in großer Aufregung einige Male auf und nieder, wurde indes allmählich ruhiger, setzte sich und fasste den Entschluss, möchte kommen, was wollte, seine elende Lage eine Zeit lang zu ertragen und um der Hilflosigkeit seiner Mutter und Schwester willen, dem Oheim keinen Vorwand zu geben, die Hand von ihnen abzuziehen. Gute Vorsätze verfehlen selten, wohltätige Wirkungen im Gemüte hervorzubringen. Er fasste wieder einigen Mut und meinte sogar hoffen zu dürfen, dass es zu Dotheboys Hall noch besser gehen würde, als der Anschein verhieß. Er schickte sich mit wiederkehrender Heiterkeit zum Niederlegen an, als ihm ein Brief aus der Rocktasche fiel, und nun erst erinnerte er sich des geheimnisvollen Benehmens Newman Knox wieder. Der Brief war an ihn selbst adressiert und so abscheulich gekritzelt, dass er fast unlesbar war. »Welch eine seltsame Hand«, dachte Nicholas. Nach vieler und großer Mühe gelang es ihm, den Inhalt zu entziffern. Newman schrieb wie folgt: »Mein werter junger Herr, ich kenne die Welt. Ihr Vater kannte sie nicht, denn er würde mir sonst keine Wohltaten erwiesen haben, da er auf keine Wiedervergeltung rechnen konnte. Auch Sie kennen sie nicht, denn Sie würden sonst keine solche Reise antreten. Sind Sie jemals wegen eines Zufluchtorts in London in Not? Seien Sie nicht ungehalten, ich glaubte auch eins dergleichen nie zu bedürfen, so können Sie in der Krone Silver Street, Golden Square erfahren, wo meine Wohnung ist, an der Ecke von Silver und James Street. Sie können abends kommen. Eins schämte sich niemand, doch gleichviel, es ist jetzt alles vorüber. Ich würde heute nicht mehr wissen, wie man einen heilen Rock trägt, habe meine ganze vorige Lebensweise vergessen und mag sein auch meine Rechtschreibung. Newman Knox. N.B. Sollten Sie nach Barnet Castle kommen, im Königskopfe ist gutes Ale. Sagen Sie, dass Sie mich kennten, und man wird Ihnen nichts dafür anrechnen. Sie können im Königskopfe sagen, Mr. Knox, denn ich war ein Gentleman, als man mich dort kannte. Auf mein Wort, ein Gentleman. Es mag der Erwähnung sehr wenig wert scheinen, doch nachdem er den Brief gelesen und wieder eingesteckt hatte, waren Nicholas Nicklebys Augen durch eine Feuchtigkeit verdunkelt, die man für Tränen hätte halten können. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. September 2024.